herzlich willkommen beim heutigen Politik-Podcast der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel des Campus Radio Indiewelle. Heute haben wir die AfD-Fraktionäre Julian Flack und Christian Waldheim bei uns zu Gast. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Moin. Okay, in dieser heutigen Sendung werden wir, wie in den vergangenen 5 Fragen stellen, dazu auch parteigebundene Fragen. Und somit würde ich gleich einmal mit der ersten Frage beginnen wollen, und zwar mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Wer sind Sie? Was hat Sie beide bewegt, in die AfD einzutreten? Und was bewegt Sie auch für die AfD, Parteiwerbung und für die Partei Stellung zu nehmen? Ja, vielen Dank erst einmal für die Einladung, die wir sehr gern angenommen haben. Ich möchte mich kurz vorstellen. Christian Waldheim, 46 Jahre jung, geboren in Hamburg und aufgewachsen dort, jetzt wohnhaft in Norderstedt im Kreis Segeberg. Bin dort in der Stadtvertretung seit letztem Jahr zur Kommunalwahl Fraktionsvorsitzender und zusammen mit Kollegen Julian Flack auch im Kreistag in Segeberg. Was hat mich zur Politik letztendlich tatsächlich zum aktiven Mitmachen bewogen? Ich komme aus der Versicherungsbranche, arbeite da seit 25 Jahren und habe gesehen, wie sehr die Euro-Rettungspolitik einer gesamten Branche den ganzen Volkswirtschaften in Europa nachhaltig tatsächlich schadet. Und das war für mich tatsächlich die Initialzündung, zu sagen, okay, gut, jetzt bist du nicht weiter politisch interessierter, sondern politisch aktiver. Und ich habe bei der AfD die größtmögliche Schnittmenge gefunden und deswegen engagiere ich mich bei der AfD. Okay, vielen Dank dafür, Herr Flack. Ja, Julian Flack, 36, Diplom-Wirtschaftsjurist aus Kaltenkirchen und ich bin seit 2013 in der AfD aktiv, aus ähnlichen Gründen wie Christian Waldheim. Die Eurokrise war jedenfalls der Auslöser, weshalb ich angefangen habe, mich damals direkt zu Beginn zu engagieren, aber auch eine ganz große Schnittmenge in vielen anderen Bereichen. Vieles, was eben in den Jahren davor von gerade den etablierten Parteien der CDU vorneweg nicht mehr vernünftig angegangen wurde, wo ich mich nicht mehr drin wiedergefunden habe. Und seitdem engagiere ich mich und jetzt auch ganz konkret als Europakandidat auf Listenplatz 22 für die AfD. Der Kampf insbesondere gegen einen EU-Superstaat war immer so eine Triebfeder meines politischen Engagements. Also es ist mir immer wichtig gewesen, dass wir die Nationalstaaten erhalten und eben nicht alles nach Brüssel abgeben an Kompetenzen. Alles klar. Dazu vielleicht zur Klarifizierung gleich nochmal eine Frage an Sie. Was kann man noch als europäischen Superstaat verstehen? Denn viele Leute haben auch da eine sehr klare oder sehr eigene Meinung, was das angeht. Und das ist im Prinzip die beiden Dinge, die Sie gerade erklärt haben. Ja, das ist eine ganz klare Abgrenzungsfrage. Also ein Superstaat als leicht polemischer Begriff, den finden Sie anderswo unter dem Begriff eines europäischen Bundesstaates oder der Vereinigten Staaten von Europa. Die Grünen nennen es Föderale Republik Europa. Im Kern soll Staatlichkeit, also ein eigener Staat geschaffen werden, ein Bundesstaat. Und dann wären das, was heute die Nationalstaaten sind, nur noch vergleichbar letztlich mit Ländern, mit Bundesstaaten und würden entsprechend weniger zu sagen haben. Schon heute wird sehr viel, was in den nationalen Parlamenten noch vermeintlich entschieden wird, letztlich nur noch umgesetzt von Sachen, die aus Brüssel gekommen sind. Vielen Dank dafür. Dann eine weitere Frage nochmal. Und zwar, Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind seit 2013 Mitglied der AfD. Sie haben ja dann auch verschiedene Führungsebenen miterlebt und verschiedene Wechsel an Parteifunktionären oder Parteivorsitzenden. Hat sich das Bild der AfD in irgendeiner Art und Weise maßgeblich geändert, was Sie mitbekommen haben? Das Bild hat sich sicherlich verändert. Wir haben uns auch sicherlich in verschiedenen Bereichen profiliert. Im Kern sind wir noch die Partei, für die wir auch 2013 angetreten sind, als die wir angetreten sind. Natürlich haben sich die Themen, mit denen wir in der Öffentlichkeit auftreten, diversifiziert. Das heißt, es ist nicht mehr nur noch die Euro-Krise, wie in den paar Monaten vor der Bundestagswahl 2013. Es ist seit 2015 ganz stark natürlich der Bereich Flüchtlinge, Migration, aber auch innere Sicherheit. Aber wir haben viele andere Bereiche, in denen wir mittlerweile ebenfalls wahrgenommen werden. Das geht in Themen wie Landwirtschaft hinein, das geht natürlich auch in Bereiche der äußeren Sicherheit, also viele Themen, die für uns immer wichtig waren, aber mit denen wir jetzt auch stärker durchdringen. Vielen Dank, dann würde ich gleich zur zweiten Frage kommen. Welche Bedeutung hat Europa für die deutsche und europäische Gemeinschaft, für euch und vielleicht auch für die AfD? Das ist eine gute Frage und wir erleben das auch in der Meinung, in der Öffentlichkeit. Also wir wollen erstmal gern einmal die Trennschärfe reinbringen. Für uns bedeutet Europa ist ein Kontinent. Für uns bedeutet Europa Vielfalt. Eine Vielfalt an Kulturen, Sprachen, Identitäten, Traditionen, die wollen wir in jedem Fall erhalten. Und wenn wir alles gleich machen, tatsächlich über die Europäische Union, dann gibt es keine Unterschiede mehr. Und wir sehen eben in der Gleichmacherei, Gleichmacherei bedeutet eben Rückschritt und nicht Fortschritt. Für uns ist eben entscheidend, wir sind Freunde Europas, wir lieben die Vielfalt Europas, die wollen wir auch erhalten, aber wir sind EU-kritisch. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Und die Trennschärfe, die fehlt uns oftmals in der öffentlichen Meinung, aber auch das, was immer von den etablierten Parteien gesagt wird. Okay, da bitte einmal etwas spezifischer auf EU-kritisch eingehen. Das ist ja genau das, was wir vielleicht mit diesem Podcast auch erreichen wollen, dass wir etwas aufklären. EU-kritisch kann man zum Beispiel sehen, dass eben viele Entscheidungen, die vor Ort, also die Europa ist ja mal als sozusagen Europa der Vaterländer gegründet worden und auch das Subsidiaritätsprinzip ist ja ganz stark verankert gewesen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis es eben gekippt ist. Und dieses Prinzip, das wollen wir wieder wesentlich stärker in den Fokus rücken. Das heißt, das, was vor Ort entschieden werden kann, so wie ich es jetzt als Kommunalpolitiker auch mache, das muss vor Ort entschieden werden. Und der letzte Irrsinn beispielsweise, der aus Brüssel kam, ist die Verordnung über die Neuwagen- oder Neuwagenrichtlinie, dass ab 2022 eine Blackbox und 9 Assistenzsysteme verpflichtend für alle Neuwagen gelten sollen. Warum wird so etwas in Brüssel entschieden? Das gehört ganz klar in Verbraucherhand erstmal, ob ich das gern haben möchte. Und zweitens sollen das die Nationalstaaten entscheiden, solche Dinge. Alles klar, vielen, vielen Dank. Haben wir noch eine zweite Meinung dazu? Oder? Also es geht ganz grundsätzlich um das Verhältnis zu unseren europäischen Nachbarn. Wir wollen ein Europa der guten Nachbarn, ein Europa der Vaterländer, wo man zusammenarbeitet. Auch das muss man mal sagen, wo es funktioniert. Also zum Beispiel im Bereich Handel, zum Beispiel aber auch ganz wichtig im Bereich Forschung und im Bereich internationaler Austauschprogramme beispielsweise. Das hat mich in meiner Biografie durchaus ein wenig begleitet. Und da funktioniert Austausch an anderen Stellen, wenn es gerade auch um Themen geht, die die nationale Identität betreffen, also Migration, Einwanderung, aber auch die Sozialsysteme. Dort sehen wir, braucht man keinen Brüsseler Einfluss. Dort reicht es, wenn man es in den Nationalstaaten regelt. Die nächste Frage, gerade wichtig für Studierende, und besonders wichtig für eine Universität, wieso sollten die Studenten Ihnen ihre Stimme geben? Auch hier das, was mein Kollege Julian Flack eben sagte, dort sehen wir schon die Vorteile, auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten, was das Thema Forschung und Entwicklung angeht, aber auch was das Thema Bildung angeht. Beispielsweise haben die Briten von Anfang an klar sich positioniert, Erasmus Plus wird bleiben, auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU. Das ist also ein ganz klares Signal und auch ganz klares Bekenntnis für die Studenten in Europa. Und da macht Zusammenarbeit auch sehr viel Sinn. Wogegen wir uns aussprechen, ist ganz einfach, dass auch im Rahmen beispielsweise dieses Bologna-Prozesses, der Anspruch und das Niveau der deutschen Universitäten weiter abgesenkt wird. Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Der einzige Rohstoff, den wir haben, der sitzt im Kopf zwischen unseren Schultern. Und das sollten wir massiv fördern. Gerade wenn wir die digitale Arbeitswelt in der Zukunft betrachten, müssen wir viel, viel stärker in Forschung, Entwicklung und Bildung investieren, um den Arbeitsplätzen der Zukunft auch gerecht zu werden. Und da sehen wir ganz einfach erheblichen Bedarf hier in Deutschland. Und wir wollen beispielsweise auch die Diplomstudiengänge wieder einführen, weil die ein Qualitätsmerkmal deutscher Universitätsausbildung war. Und die Frage ist immer, man kann sicherlich zusammenarbeiten und sollte sicherlich auch zusammenarbeiten, überhaupt kein Thema. Aber die Frage ist immer, von welchem Standard gehe ich denn aus? Und da sagen wir ganz einfach, wir müssen den Hochschulstandort Deutschland wieder stärken und das als Maßgabe und Messlatte für die anderen Länder dann auch so machen. Alles klar. Des Weiteren die Frage, die hier am Campus auch immer sehr viel und auch sehr wild diskutiert wird, ist die Frage der Klimapolitik. Würden Sie vielleicht einen Parteistandpunkt oder Ihren eigenen Standpunkt in Bezug zur Klimapolitik einmal äußern? Also Klimapolitik, der Begriff hört sich schon ganz anders an. Ich sage, es gleicht eher einer Klimahysterie. Ja, es wird ideologisch, wird etwas vorangetrieben. Ich bin da nun habe ein paar mehr Donnerstage auf dem Buckel als wahrscheinlich die meisten Studenten hier an der Uni. Ich kenne das noch. Ja, es gab das Waldsterben, es gab das Ozonloch und auch da wurden immer hysterische Zustände in der Öffentlichkeit dargestellt. Die Welt geht unter. Nichts, gar nichts spricht gegen den Umweltschutz. Überhaupt nicht. Die Frage ist aber, was jeder Einzelne dafür tun kann. Und wenn wir uns im Bereich Klimapolitik oder Umweltpolitik einmal anschauen, CO2 ist ja gerade das allumfassende Thema, da muss man auch überlegen, nicht nur wie hoch ist der Anteil des CO2s in der Atmosphäre, wie viel hat der Mensch daran, seinen Anteil, also steuert er dazu bei, den er durch das Verbrennen fossiler Energieträger, wie auch immer, dazu beisteuert. Und wie hoch ist der CO2-Anteil Deutschlands generell am weltweiten Ausstoß? Und wenn wir denn hier regional, wir sind ja jetzt hier in Kiel, über Dieselfahrverbote in Kiel diskutieren, während gleichzeitig über das Pariser Klimaschutzabkommen die Schwellen- und Entwicklungsländer bis 2030 weiterhin unlimitiert CO2 ausstoßen können, dann halten wir den Weg, der hier eingeschlagen ist, für tatsächlich hysterisch und ideologisch getrieben und nicht für sachorientiert. Wir sollten doch eher dafür sorgen, dass unsere gute Technologie, Filtertechnologie meinetwegen als Beispiel, in China eingesetzt wird oder in anderen Schwellenländern, um da tatsächlich das Ausmaß, die Umwelt dort zu belasten, auf ein Minimum reduziert wird. Das halten wir für den viel besseren und richtigeren Weg. Vielen Dank für die Aufklärung. Die nächste Frage ist eine eher parteigebundene Frage und ich werde Ihnen einfach mal ein Stichwort an den Kopf schmeißen, die auf der Seite der AfD zu finden ist. Und zwar, Abtreibung ist kein Menschenrecht. Dazu bitte einmal Stellung nehmen. Ja, das ist sicherlich nicht der zentrale Punkt in unserem Wahlprogramm, aber es ist doch ein wichtiger. Es gibt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der ganz klar genau das feststellt, dass es kein Recht auf Abtreibung gibt. Und dafür setzen wir uns auch ein. Das tun wir schon in unserem Grundsatzprogramm. Das heißt, dass Abtreibung, aber auch die Werbung für Abtreibung eben nicht weiter vorangetrieben wird, dass der rechtliche Rahmen, den wir dort in diesem doch sehr sensiblen Thema in Deutschland haben, ein ausreichender ist, dass der funktioniert auch in der Praxis und tatsächlich nicht an europäischen Regelungen bedarf und insbesondere halt auch der Schutz des ungeborenen Lebens hier nicht weiter zurücktreten darf. Zu guter Letzt würde ich gerne einmal drei Stichworte nennen, zu denen ihr bitte in zwei Sätzen eine Antwort gebt. Lohndumping. Lohndumping ist beispielsweise eine Folge der Binnenmigration innerhalb der EU. Das sehen wir als Negativmerkmal und auch negative Begleitung eben der Binnenmigration hat in Deutschland zu Lohndumping in vielen, vielen Bereichen geführt. Das muss korrigiert werden. Ghettoisierung deutscher Hauptstädte oder Städte generell. Ist grundsätzlich ein Problem, weil der Zuzug in die Städte immer größer wird, die Fläche der Städte aber sich nicht automatisch ausweiten. Und insofern ist hier eine intelligente Lösung tatsächlich gefragt, wie möglichst viel Wohnraum geschaffen werden kann, aber gleichzeitig tatsächlich eine Ghettoisierung verhindert werden kann. Ja, weiterhin ist es auch ein Problem, das wir natürlich haben aufgrund der Migrationslage. Ich verstehe die Frage auch so, dass es schon auch darum geht, dass es Parallelgesellschaften gibt, dass es prekäre Stadtteile gibt, die in denen immer mehr Migranten auch sind. Und das ist eine Folge auch der maßlosen Politik von Angela Merkel in den letzten Jahren. Und deshalb sagen wir, es ist ganz wichtig, dass jeder Staat das Recht erhält, aber auch es praktisch umsetzt, seine Einwanderung selbst zu steuern. Und wir, das dürfte bekannt sein, verfolgen da einen recht restriktiven Ansatz. Wir bestimmen selbst, wer zu uns kommt. Wehrpflicht. Wehrpflicht als ehemaliger Soldat, der sogar über die Wehrpflicht hinaus noch Zeitsoldat war, ist mir das ein besonderes Anliegen. Ich plädiere ganz klar für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Zuallererst nützt es aber nicht, die Wehrpflicht wieder einzuführen, sondern wir müssen die Bundeswehr wieder in die Lage versetzen, tatsächlich ihrem Auftrag auch gerecht zu werden. Das steht an erster Stelle. Nichtsdestotrotz bin ich persönlich für die Einführung der Wehrpflicht. Alles klar. Vielen Dank, Herr Flag. Vielen Dank, Herr Waldheim, für dieses doch sehr informationsreiche Interview. Vielen Dank. Sehr gern. Vielen Dank.